Wir unterbrechen unsere Transkriptsendung. Wir haben gerade eine Luftlangemeldung. Die Zeitansage, es war 19.34 Uhr. Minuten. Achtung, Achtung. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Wir wiederholen. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Achtung, Achtung, Divisionsgefecht an Berlin. Die ersten Feindmaschinen haben von Norden kommend das Stadtgebiet erreicht. Die Flakartillerie hat die Gefechtsfähigkeit eröffnet. Die Mehrzahl der Feindmaschinen steht jetzt im Raume Oranienburg, etwa an der Flakzone. Die ersten Feindspitzen jetzt in Berlin, die Mehrzahl folgt von Norden. Die Flakartillerie hat die Gefechtsfähigkeit eröffnet. Berlin kommt wieder. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Feindlicher Kampfverbände aus Nordwest halten an. Die Spitzen der Feindflugzeuge haben im Raum Stendal Kurs Ost genommen. Deshalb wird für Berlin Fliegeralarm gegeben. Berlin kommt wieder. Die gemeldeten starken Kampfverbände über Jütland im Weiterflug nach Osten und über Schleswig-Holstein im Anflug auf Mecklenburg und Nordwestdeutschland. Mehrere Störflugzeuge über Westdeutschland. Ende der Durchsage. Achtung, die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befinden sich keine feindlichen Flugzeuge. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befinden sich keine feindlichen Flugzeuge. Ende. Der Reichsländer Frankfurt schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzustellen. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlärmmeldung. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs. Ein kleiner Bomberpulk im Raume von Rheinen. Feindliche Jagdverbände im Raume von Bremen und südlich davon. Einzelne Jagdflugzeuge, außerdem noch im Raume Oldenburg, südlich Twente, südlich Münster und im Raume von Cuxhaven. Ich wiederhole. Die gemeldeten feindlichen Kampf- und Jagdverbände mit der Spitze im Raume von Norderney mit Ostkurs. Ein kleiner Sonderpulk im Raume von Rheinen. Feindliche Jagdverbände im Raume von Bremen und südlich davon. Einzelne Jagdflugzeuge, außerdem noch im Raume Oldenburg, südlich Twente, südlich Münster und im Raume von Cuxhaven. Ende der Durchsage. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlandemeldung. Achtung, Achtung, Tieffliegergefahr für den Raum von Stade. Ende der Durchsage. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlagemeldung. Feindliche Bomberverbände mit wechselnden Kursen zwischen Münster und Bremen. Noch einzelne Bomberverbände mit Ostkurs über Nordholland. Feindliche Jagdverbände im Raum von Hannover, Fürden, Leipzig und Brandenburg. Ende der Durchsage.